NDR 3 Kulturforum. Mit Ausstellungen der Bilder von Paula Modersohn-Becker, Otto Modersohn und Heinrich Vogeler sowie zahlreichen Veranstaltungen erinnert in diesem Jahr Worpswede unweit von Bremen an seine 100-jährige Geschichte als Künstlerdorf. Von dieser Geschichte handelt auch unsere Sendung. Jahre Künstlerkolonie Worpswede. Ein Mythos wird besichtigt. Über die Ursprünge und Wandlungen des Weltdorfes am Teufelsmoor. Eine Sendung von Rainer Berthold Schossig. Es ist ein seltsames Land. Wenn man auf dem kleinen Sandberg von Worpswede steht, kann man es ringsum ausgebreitet sehen, ähnlich jenen Bauerntüchern, die auf dunklem Grund Ecken tief leuchtender Blumen zeigen. Flach liegt es da, fast ohne Falte, und die Wege und Wasserläufe führen weit in den Horizont hinein. Dort beginnt ein Himmel von unbeschreiblicher Veränderlichkeit und Größe. Er spiegelt sich in jedem Blatt. Alle Dinge scheinen sich mit ihm zu beschäftigen. Er ist überall. Und überall ist das Meer. Das Meer, das nicht mehr da ist, das einmal vor Jahrtausenden hier stieg und fiel und dessen Düne der Sandberg war, auf dem Worpswede liegt. Die Dinge können es nicht vergessen. Das große Rauschen, das die alten Föhren des Berges erfüllt, scheint sein Rauschen zu sein. Und der Wind, der breite, mächtige Wind, bringt seinen Duft. Das Meer ist die Historie dieses Landes. Es hat kaum eine andere Vergangenheit. Als der Dichter Rainer Maria Rilke um die Jahrhundertwende die damals erste, mittlerweile berühmt gewordene Künstlermonographie über Worpswede schrieb, stand die Künstlerkolonie in dem Dorf am Teufelsmoor mitten in ihrer schönsten Blüte. Fritz Mackensen und Otto Modersohn, Hans am Ende und Fritz Overbeck, Heinrich Vogeler und nicht zuletzt Paula Modersohn-Becker lebten und arbeiteten noch in scheinbar unverbrüchlicher Gemeinsamkeit im stillen, noch immer weltabgeschiedenen Worpswede, jenem Dorf zwischen Moor und Heide, Wasser und Geestsand, dessen Berühmtheit bald an die des legendären französischen Künstlerdorfes heranreichte, das ein halbes Jahrhundert zuvor gegründet worden war. Barbizon am Walde von Fontainebleau, unweit von Paris. Getrieben von rousseauscher Natursehnsucht und angeödet vom städtischen Spießbürgertum der Metropole, hatten sich damals eine Reihe französischer Landschaftsmaler aufs Land zurückgezogen, um ganz schlichte, vorher kaum als abbildenswert geltende Themen unter freiem Himmel zu malen. Waldränder und Wege, den Sumpf, das Dorf und dessen Ureinwohner, die Bauern. Damals entstand eine neue Art Kunst, die sogenannte plein air Malerei. Man malte die Luft, die man atmete, und das Licht, das man sah, nicht im Atelier, sondern direkt vor Ort. Barbizon bezeichnet eine kleine Revolution in der Kunstgeschichte. Ohne sie wäre der wenig später entstehende Impressionismus kaum denkbar gewesen. In Deutschland, das erst 1871 zu seiner preußisch-ordentlichen politischen Einheit fand und das auch ökonomisch und kulturell durchaus den alten europäischen Mächten Frankreich und England hinterherhinkte, in Deutschland fanden auch die Künstler den Weg zur Freilichtmalerei erst viel später. Und dieser Durchbruch hat einen Namen, um den sich mittlerweile ein Mythos rankt und mit dessen kleinen und großen Legenden oder man kann auch sagen Beschönigungen der Kulturtourismus in Nordwestdeutschland bis heute gute Geschäfte macht. Worpswede. Dieser Name ist eine Art Warenzeichen geworden. Und Worpswede, die Künstlerkolonie bei Bremen, feiert in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag. Denn im Jahre 1889 war es, dass das bis dahin unbekannte Dorf für die Kunst, das heißt bald auch für die künstlerische Öffentlichkeit, entdeckt wurde. Den Ruhm der ersten künstlerischen Landnahme kann der Maler Fritz Mackensen für sich verbuchen. Schon als 18-Jährigen hatten ihn zarte Bande von Düsseldorf nach Worpswede gezogen. 1889 aber hatte er am Worpsweder Weiherberg sein künstlerisches Schlüsselerlebnis. 1953, im Alter von 87 Jahren, erinnerte sich Fritz Mackensen noch einmal an die Worpsweder Anfänge. Anfang Sommer 1889 traf ich als Erster in Worpswede ein, um Quartier zu machen. An einem Spätsommertag stieg ich in den Lilienthaler Omnibus, der vor dem Bremer Bahnhof hielt und mit Fernen bespannt war. Ich fand kaum Platz. Auf den Knien hielt ich meinen Malkasten. Von der Bremer Grenze ab wurde die Straße sehr schlecht. Sie war damals noch nicht gepflastert. Es war ein Tag mit seidenfarbigem Blau und silbern schimmernden Schwimmwolken. Als wir in die Nähe von Lilienthal kamen, wurde der Farbenzauber immer herrlicher. Als dann der Wagen über die Böhme fuhr, war das Luftgespiegel im Wasser so zauberhaft, dass ich aus dem Staunen nicht herauskam. Ich hatte nie Ähnliches gesehen. Eine ganz neue Zauberwelt bot sich meinen Augen. In Lilienthal, wo umgestiegen werden musste, fand ich den Wagen nicht besetzt. Denn es war Gerichtstag. Es blieb mir nichts anderes übrig, als auf das Wagendach zu klettern und mich so gut es ging zwischen Körben, Säcken und Paketen einzurichten. Es wurde aber für mich eine sehr anregende Fahrt, denn nun konnte ich mich ungestört den Eindrücken der Landschaft überlassen. Die Lücken zwischen den Kronen der Birken ließen den Blick frei. Zum ersten Mal sah ich das dunkle Moor mit den geschichteten Torfhaufen, die blanken Wassergräben, deren Spiegelungen abgrundtief schienen. Arbeitende Menschen tauchten auf, die Frauen in dunklen Weiderwendröcken, roten Blusen und weißen flatternden Schleierhüten. Und dann vor mir der Weiherberg, an dem Worpswede liegt. Fritz Mackensen war noch Student an der Düsseldorfer Malerakademie, als er 1889 nach Worpswede kam. Und es gelang ihm bald, noch einige seiner Malerkollegen aus Düsseldorf für das Lichtgeheimnis am Moor von Worpswede zu begeistern. Dass es vor allem Düsseldorfer Maler waren, die in das herbstlich kühle Landschaftsdreieck bei Bremen kamen, ist kein Zufall. Hatte man doch an der Düsseldorfer Akademie sehr früh schon die Einflüsse der französischen und belgischen Lichtmalerei zur Kenntnis genommen. Jeder von uns ging seinen eigenen Weg. Das, was uns zusammenhielt, war die Eigenart der Landschaft, die jedem das Seine offenbarte. Wir drei erlebten zum ersten Mal den Worpsweder Herbst. Wir machten gemeinsam einen Gang in die berauschende Farbenpracht des Moores. Es sollte der Abschied für den Winter sein. Da aber wurden wir von der noch nie so gesehenen Landschaft überwältigt, sodass wir beschlossen, auch den kommenden Winter in Worpswede zu verleben. Worpswede war für uns ein fester Begriff geworden. Auch vergrößerte sich unser Kreis um zwei junge Freunde, Fritz Overbeck und Heinrich Vogeloch, beide geborene Bremer. Overbeck kam 1892, Vogeloch 1893 zu uns. Die Maler fanden damals eine noch ganz ungestörte Einheit von Mensch und Natur am Teufelsmoor vor. Rainer Maria Rilke, der selbst einige kurze Jahre in Worpswede verbrachte und hier seine erste Frau, die Bildhauerin Clara Westhoff, heiratete, hat den einfachen Menschenschlag der Moorkolonisten mit poetischer Sensibilität beschrieben. Sie führen ein Leben aus Arbeit und Armut nah an der Erde, wie im Bann einer größeren Schwerkraft stehend. Im Frühling, wenn das Torfmachen beginnt, erheben sie sich mit dem Hellwerden und bringen den ganzen Tag vor Nässe triefend durch das Mimikry ihrer schwarzen Kleidung dem Moore angepasst in der Torfgrube zu, aus der sie die bleischwere Moorerde emporschaufeln. Auf dem schwarzen Wasser des Kanals wartet beladen das Boot. Und dann fahren sie ernst wie mit Särgen auf den Morgen und auf die Stadt zu, die beide nicht kommen wollen. Und was wollen die Maler unter diesen Menschen? Darauf ist zu sagen, dass sie nicht unter ihnen leben, sondern ihnen gleichsam gegenüberstehen, wie sie den Bäumen gegenüberstehen und allen den Dingen, die umflutet von der feuchten, tonigen Luft wachsen und sich bewegen. Sie kommen von fern her und gehen daran, die vielen Rätsel dieses Landes zu lieben. Fritz Mackensen und Hans am Ende, Otto Modersohn, Fritz Overbeck und Heinrich Vogeler arbeiten in diesen ersten Jahren gemeinsam und jeder für sich allein an der künstlerischen Lösung dieser Rätsel. Mackensen fängt in erdschweren, tonigen Farben, oft in der Dämmerstimmung, die Geheimnisse der Geest- und Moorlandschaft ein. Millet und Rembrandt sind seine deutlich sichtbaren Vorbilder. Bald stößt er zu monumentalen Interpretationen der Einfachheit des bäuerlichen Lebens vor, mit seiner berühmten Moor-Madonna und mit seinem großen Tableau Gottesdienst im Moor, an dem er 10 Jahre lang arbeitete. Daneben entstehen eine Unzahl von Genreskizzen und Milieustudien, allzumal ernst und bedächtig, ja feierlich. Dieses Pathos der Schollenmalerei, damals nur eine Seite seines Wesens, sollte Mackensen später in peinliche Nähe zur nationalsozialistischen Blut- und Bodenkunst bringen. Anders dagegen die frühen Bilder Otto Modersohns. In erstaunlicher Fruchtbarkeit gelingen ihm gerade in diesen ersten Worpsweder Jahren eine Fülle lebendiger, meist kleinformatiger, frischer Bilder, in denen die Bewegung der Natur, die Veränderungen der Jahreszeiten, der Wandel des Lichts vom Morgen über den Mittag bis zum Abend und in die Nacht hinein sprechend und in einer Fülle lebendiger Abstufungen wiedergespiegelt werden, die bis heute überrascht. Widerspiegelung jedoch nicht als quasi fotografische Verdoppelung, sondern als ein Neuschaffen dem es nicht um die wortwörtliche Vergleichbarkeit des Bildes mit dem Vorbild geht, sondern um die Authentizität des Sehens. Gerade dies nimmt die provinzielle Kunstkritik den damals noch jungen alten Worpswedern übel. Ihre erste Ausstellung in der Bremer Kunsthalle im Frühsommer 1895 wird kleinlich-schulmeisterlich besprochen, orientiert am akademischen Ideal der damals in Deutschland herrschenden Salonkunst. Erst auf ihrer großen Gruppenausstellung, wenige Monate später im Münchner Glaspalast im August des gleichen Jahres 1895, kommt für die Worpsweder der große Durchbruch. Ihr Anti-Akademismus wird als künstlerisch bedeutend und zugleich neuartig bezeichnet. Und der Münchner Zeitungskritiker von damals fährt fort: Der erste Eindruck, den man von den Landschaftsbildern der Worpsweder empfängt, ist der, dass unendliche Liebe zum Boden der Heimat dieses Landes stark macht in ihrem Schaffen. Diese Leute haben nicht bei einem Professor gelernt, wie man Luft, Bäume und Wasser malt, sondern sie haben erst bewundernd vor der Natur gestanden und dann versucht, das mit ungetrübtem Auge Geschaute irgendwie nachzubilden, unbehilflich zuerst und naiv, aber auch aus eigenem Wesen heraus und ohne, dass ihnen irgendwelche Routine die Hand führte. Eine Kunst in allen Fibern deutsch. Auch in der Fachpresse gab es überschwängliches Lob für die neue norddeutsche Heimatkunst der Worpsweder, aber auch eine erste Warnung. Das Kabinett der Worpsweder ist unstreitig das modernste, das heißt für das große Publikum unverständlichste des Glaspalasts. Es müssen besonders glückliche Bedingungen in der Zusammensetzung dieser Malerkolonie vorhanden gewesen sein, dass es hier gelang, sich eine künstlerische Atmosphäre zu schaffen an diesem Ort, der bisher für norddeutsche Naturschönheit wahrscheinlich ebenso ein Gräuel war wie Dachau für den süddeutschen Alpenfex. Von der Nordsee, diesem in der Kunst so lange so sterilen Gebiet, weht nun auf einmal ein kräftiges Lüftchen. In der Presse aber werden die Worpsweder mit Komplimenten überschüttet, denen nicht immer sichtliches Verständnis zugrunde liegt. Und hier sehen wir eine Gefahr. Soll denn schon wieder durch täppisches Zufahren ein guter Ansatz vernichtet werden? Muss der heutige Reklamestil seine verheerende Wirkung bei den jungen Künstlern entfalten? Man lasse die Worpsweder machen und störe sie nicht auf, solange sie brüten. Aber mit der Ruhe und Ungestörtheit begann es schon damals bergab zu gehen. Noch einmal Fritz Mackensen im Rückblick. Wir erhielten eine Einladung für eine juryfreie Kollektivausstellung in der Bremer Kunsthalle, obgleich Hansa Mende und Heinrich Vogler sich noch nicht mit Bildern beteiligen konnten, sondern nur mit Radierungen. Es wurden in dieser Ausstellung je drei Landschaften von Otto Modersohn und Fritz Overbeck und von mir der Gottesdienst, die Moor, die Worpsweder Madonna, nährende Frau auf den Torfkarren und eine Moorlandschaft gezeigt und unsere Radierungen der beiden Worpsweder-Mappen. Der Vorstand des Bremer Kunstvereins veranlasste auch, dass der Präsident der Münchner Genossenschaft nach Bremen kam, um unsere Ausstellung zu besichtigen, mit dem Erfolg, dass wir eine Einladung erhielten, unsere Kollektivausstellung jury- und frachtfrei in den Münchner Glaspalast zu schicken, in dem bildende Kunst aller Kulturnationen ausgestellt werden sollten. Der Erfolg war enorm und von der ganzen Künstlerschaft Münchens, auch der erst neu gegründeten Sezession, als einmalig bezeichnet. Man konnte geradezu von einem europäischen Ereignis reden. Und in Paris hieß es, wenn ein Bild besonders hoch eingeschätzt werden sollte, à la Worpswede. Worpswede war über Nacht zum Weltdorf geworden. Zu den glücklichen Entstehungsbedingungen des Weltdorfs Worpswede gehört auch die Anwesenheit eines der bedeutendsten Poeten jener Zeit, Rainer Maria Rilke. In seinem Hause und auf dem Barkenhof Heinrich Vogelers entwickelte sich in jenen Jahren des Fin des Siècles in der Abgeschlossenheit des Moordorfes eine unvergleichliche, sowohl intime als auch weltoffene künstlerische Atmosphäre. Martha Vogeler, die erste Frau des Malers, Grafikers, Architekten und Designers Heinrich Vogeler, erinnert sich. Es war im Jahre 1900, im Winter, als ich von Dresden nach Hause kam und wir im Frühling heiraten wollten. Da war Rainer Maria Rilke mit seiner zukünftigen Frau Clara Rilke bei uns, oder er kam zu uns im Winter. Und es war sofort ein sehr großer Eindruck, den ich von ihm hatte. Seine stille, leise Art, die war so eigen und so anders wie bei allen Menschen. Wenn er in den Raum kam, war sofort eine feierliche Stimmung. Obgleich er wohl der bescheidenste und selbstloseste Mensch war. Wir haben dann sehr schöne Abende gehabt. Er hat gelesen und es war ein ganz kleiner Kreis. Paula Modersohn, Otto Modersohn, Clara Westhoff, Ottilie Reiländer und noch ein paar Worpsweder, Otto Modersohn, ab und zu Fritz Mackensen. So hatten wir immer schöne Sonntagnachmittage und Abende, wo es Musik, gute Musik und herrliche Vorlesungen von Rilke gab. Im Frühling 1901 heirateten wir drei Paare, Modersohns, Rilkes und wir, und begannen so den Sommer unseres neuen Lebens, unseres gemeinsamen Lebens. Leider war es nicht sehr lange, dass Rilkes in Worpswede blieben. Er ging nach Paris zu Rodin und war dort sein Sekretär. Aber wir hatten immer Verbindung. Im Herbst und Frühling fuhren wir auch nach Paris und hatten dann gemeinsame sehr schöne Tage. Es war ja nun auch nicht einfach, Rilkes Gedichte sofort zu begreifen als junger Mensch. Und er hatte immer eine riesige Geduld. Wie meine dritte Tochter geboren wurde, waren Clara Rilke und er 2 Monate in meinem Hause zu Gast. Und er hat täglich an meiner Wiege von meiner Tochter gesessen, oben mit seiner Frau, und hat mir immer wieder seine schönsten Gedichte gelesen und immer wieder erklärt, sodass wir eine ganz herrliche Zeit hatten. Die Kontinuität der Idylle, die aus diesen Erinnerungen Martha Vogelers zu sprechen scheint, hat es in Wahrheit nicht gegeben. Das irdische Paradies Worpswede währte, wenn überhaupt, nur wenige Jahre in unser Jahrhundert hinein. Dessen Erschütterungen und Katastrophen holten auch die Künstler am Moor schnell ein und begruben den Traum von einer schönen, weltfernen, aber komfortablen Künstlerexistenz, dem Heinrich Vogeler zumal als Jugendstilkünstler nachgehangen hatte. Aber nicht er war es, der die Begrenztheit der alten Worpsweder künstlerisch überwand, sondern eine Frau. Eine Malerin, deren Name Worpswede bis heute Glanz verleiht und die vielleicht am meisten an dessen Entrücktheit und Begrenztheit gelitten hat. Paula Modersohn-Becker. Als Tochter aus gut bürgerlichem Bremer Hause war sie nach Worpswede gekommen, als Schülerin Mackensens. Frauen hatten, darüber war man sich damals einig, in der Kunst eigentlich nichts zu suchen. Sie durften dilettieren in Wasserfarbe und sich allenfalls in der Stilllebenmalerei versuchen. Zwar gab es schon einige sogenannte Damenakademien, aber freien Zugang zur wissenschaftlichen oder künstlerischen Ausbildung gab es damals noch nicht. Paula Becker blieb also eine Malerin unter Männern, auch wenn es noch eine Anzahl anderer Malweiber gab, wie man sie im Dorf liebevoll und ein wenig despektierlich nannte. Clara Rilke-Westhoff und Ottilie Rheiländer, Hermine Overbeck-Rothe und Marie Bock. Sie alle aber, und übrigens auch alle anderen Worpsweder, werden überragt von der Gestalt Paula Modersohn-Beckers. Worpswede, Worpswede, Worpswede. Versunkene Glocke Stimmung. Birken, Kiefern und alte Weiden. Schönes braunes Moor, köstliches Braun. Die Kanäle mit den schwarzen Spiegelungen. Asphaltschwarz. Die Hamme mit ihren dunklen Segeln. Es ist ein Wunderland, ein Götterland. Die jungmädchenhafte Begeisterung dieser Tagebucheintragung von Paula Becker aus dem Jahre 1897 ist oft zitiert worden. Spiegelt sie doch unverstellt die Bewegung, in die die damals 21-Jährige durch das Naturerlebnis versetzt wurde. Eine Bewegung, die sie in die eindrucksvollsten und bald auch eigenwilligsten, modernsten Bilder umsetzte. Bilder, die vielleicht nicht so virtuos sind wie diejenigen ihrer Kollegen, die aber zunehmend sich herausbewegen aus dem engen Rahmen des worpswedischen Naturlyrismus. Schon bald sucht die junge Paula den Weg nach draußen, denn die Aufnahme, die sie als Künstlerin in ihrer Heimat findet, ist alles andere als ermutigend. Nach ihrer ersten Ausstellung, zu der sie zusammen mit ihrer Freundin Marie Bock in die Bremer Kunsthalle eingeladen wird, schreibt der damalige Oberkritiker und Kunstpapst der Hansestadt, Arthur Fitger, eine wutschnaubende Zeitungskritik, die in dem niederschmetternden Satz gipfelt. Für die Arbeiten der beiden Damen reicht der Wörterschatz einer reinlichen Sprache nicht aus. Und bei einer unreinlichen wollen wir keine Anleihe machen. Enttäuscht verlässt Paula Becker Bremen und Worpswede und geht nach Paris. Noch dreimal wird sie dorthin in das damals unumstrittene Zentrum der europäischen Avantgarde zurückkehren, auf der Suche nach künstlerischer Wahrheit und aus Liebe zu den französischen Impressionisten, vor allem zu Cézanne, der auf sie wirkt wie ein Gewitter. Auf ihren späteren Paris-Reisen ist sie auch auf der Flucht vor ihrer sie beengenden Ehe mit Otto Modersohn. 1906 reist sie zum letzten Mal in die französische Metropole. Malerisch hat sie sich ganz von den worpswedischen Themen gelöst. Sie glaubt endgültig, ihre persönliche und künstlerische Freiheit gefunden zu haben. Den Sprung aus der Provinz auf die Höhe der Moderne. Aber wenige Monate später kehrt sie nach Worpswede zurück. Sie ist schwanger. Im Herbst des Jahres 1907 stirbt Paula Modersohn-Becker kurz nach der Geburt ihrer Tochter. Sumpf, Moor und Heide sind die beiden nahegelegenen Landschaften dieses Stils. Ein Glühlila in Müdigkeit geht darin an. Eine revolutionär spätbürgerliche Mischung aus Fäulnis und Wassergeburt, gemeinten Uranfängen und Dekadenz. Mit solchen Bildern und Metaphern hat Ernst Bloch die eigenartige Widersprüchlichkeit der worpswedischen Malerei beschrieben, schon aus der historischen Distanz von 30 Jahren. Damals war der Künstlerkreis der alten Worpsweder längst zerbrochen. Otto Modersohn verließ Worpswede ein Jahr nach dem Tode seiner Frau, um sich in dem benachbarten Dorf Fischerhude niederzulassen. Wenige Jahre später starb Fritz Overbeck an Tuberkulose. Hans am Ende fiel als Soldat im Ersten Weltkrieg. Heinrich Vogeler, der einstige Märchenprinz vom Barkenhof, vor dem Kriege ein vielbeschäftigter Luxusgüterdesigner und gutbürgerlicher, etablierter Jugendstilartist, er kam 1918 als Pazifist und revolutionär zurück nach Worpswede. Der Krieg hat aus mir einen Kommunisten gemacht. Es war für mich nach meinen Kriegserlebnissen nicht mehr tragbar, einer Klasse anzugehören, die Millionen in den Tod getrieben hat, aus Gründen, die lediglich in der Profitsucht Einzelner ihre Wurzeln haben. Heinrich Vogeler ist über Nacht zum Bürgerschreck geworden. Seinen Barkenhof wandelt er in eine Wohn- und Arbeitskommune um. Später wird ein Kindererholungsheim der Roten Hilfe daraus. Nicht mehr Künstler, Schriftsteller und Schöngeister verkehren dort, sondern Arbeiter und Soldatenräte, Revolutionäre und Streikführer. Martha Vogeler trennt sich von ihrem Mann und verlässt den Barkenhof. Ihre Stelle nimmt die Rote Marie ein, eine junge Dresdnerin, die während des Kriegs einen Munitionsarbeiterinnenstreik geleitet hat. Der Barkenhof gerät in die Provinzpresse. Konservative Worpsweder, ihr Wortführer ist Fritz Mackensen, sehen in dem Treiben Vogelers eine Gefährdung von Moral und Ordnung. Achtung, Landsleute! Heinrich Vogler ist ein politischer Dilettant ersten Ranges. Er betätigt sich aber bekanntlich agitatorisch auf hochpolitischem Gebiet. Dieser Mann beschimpft alles, was ihm im Wege steht. Noske ist ihm ein Dorn im Auge, desgleichen die christliche Kirche. Wir kennen auch das Sittenbild in der Familie des Herrn Vogler, ein Sich-Gehen-Lassen, welches jeder Beschreibung spottet, ohne Rücksicht auf seine drei unmündigen Töchter. Fort mit der Familie, heißt es deshalb in seinen kommunistischen Forderungen. Solche und ähnliche anonyme Pamphlete erscheinen im Laufe des Jahres 1919 in der Worpsweder Zeitung. Ob sie aus der Feder Fritz Mackensen ist nicht bekannt. Sicher aber ist, sie dokumentieren nicht nur ein Stück Zeitgeschichte im Zerrspiegel eines provinziellen Käseblättchens am Teufelsmoor, sondern sie sind Beweis für das endgültige Zerbrechen der Malerkolonie, das offene Auseinanderfallen der Künstleridylle aus der Fin de Siècle-Zeit in nicht mehr vereinbare politische und weltanschauliche Flügel. Nun geht das Gespenst des Kommunismus auch um am Teufelsmoor. Heinrich Vogeler geht seinen Weg konsequent bis zu Ende. Er schenkt den Barkenhof der Internationalen Roten Hilfe und verlässt, nachdem er schon zuvor einige Russlandreisen gemacht hat, Deutschland im Jahre 1931. Reiseziel Moskau. Sein Versuch, eine sozusagen private sozialistische Insel auf dem Barkenhof zu errichten, ist gescheitert. Nun will er selbst praktisch am Aufbau des Sozialismus in einem Land in der Sowjetunion mitwirken. Weltanschaulich keineswegs ein lupenreiner Realkommunist und schon gar kein sozialistischer Realist in seiner Kunst, gerät er bald in die Widersprüche der Stalinzeit, ins Räderwerk der ideologischen Auseinandersetzungen zur Zeit der Moskauer Prozesse. Trotz alledem entwickelt er eine erstaunliche künstlerische Produktivität in diesem letzten Lebensjahrzehnt. Er organisiert Ausstellungen, malt und zeichnet, stets auf der Suche nach einem seinen neuen politisch-sozialen Anschauungen angemessenen Stil. Während des Krieges macht er unter anderem noch Illustrationen für antifaschistische Flugblätter zu Texten von Erich Weinert. Er selbst wird Opfer der Evakuierung Moskaus und stirbt 1942 im fernen Kasachstan in einem Kolchos-Krankenhaus. Ganz auf die andere Seite des politischen Spektrums hatte sich inzwischen sein früherer Malerkollege und späterer Widersacher Fritz Mackensen entwickelt. Mit seiner pathetischen Figurenmalerei hatte Mackensen schon immer der völkischen Kunstauffassung nahegestanden. Nach einem Zwischenspiel als Leiter der Weimarer Kunsthochschule war er 1918 ins heimische Worpswede zurückgekehrt, blieb aber isoliert und zurückgezogen dort und lag nun mit anderen Worpsweder Künstlern im Streit. Zum Beispiel mit dem Bildhauer und Architekten Bernhard Höttger, dem Schöpfer der Bremer Böttcherstraße. Höttger, der seit 1914 in Worpswede wohnte, war im Auftrag des Bremer Kaffeekaufmanns und Kunstmäzens Ludwig Roselius auch in Worpswede aktiv. In den 20er Jahren errichtete er dort das eigenwillig exotische Café Worpswede. Bis heute eines der architektonischen Anziehungspunkte des Ortes. Streit mit Mackensen aber bekam er vor allem wegen eines anderen Bauwerks, das bis heute ein Wahrzeichen Worpswedes ist. Der Niedersachsenstein. Ein Kriegerdenkmal, das keineswegs nach dem national-konservativen Geschmack Fritz Mackensens ausfiel. Doch der hatte ohnehin seine ehemals führende künstlerische Stellung längst eingebüßt. In den 30er Jahren schloss er sich den Nationalsozialisten an. Mackensen, ein konservativer Maler der Leibelschule, der bei aller ländlichen Idyllik immer an einem realistisch-patriarchalen Malstil aus dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts festgehalten hatte, er monumentalisierte nun seine Malerei derart, dass er zum Vorbild und Zeugen der NS-Blut- und Bodenkunst wurde. Das Lichtgeheimnis, das aus seinen frühen Worpsweder-Bildern atmete, war gewichen dem dampfenden Nebel, der nun gänzlich geheimnislos aus den Schollen germanisch-strutziger Erbhofgießbauern waberte. Die Nazis belohnten ihn dafür mit dem Direktorenposten an der im Jahre 1934 neu geschaffenen, also von vornherein gleichgeschalteten Nordischen Kunstschule in Bremen. Programm für Sonntag, den 9. August 1936. Führungen durch die Worpsweder Kunstausstellungen und Künstlerwerkstätten durch Worpsweder Künstler. Für Angehörige der SA und HJ Besichtigung der Töpferei, der Künstlerpresse und des Brünjeshofes Haus Karl Emil Opoff. Für den Bund Deutscher Mädchen und die NS-Frauenschaft Besichtigung des Hauses im Schluh mit Spinnvorführung. Für die NSDAP, die Deutsche Arbeitsfront und die Bezirksbauernschaft Besichtigung der verschiedenen Ausstellungen und Künstlerwerkstätten sowie der Gartenbauschule Föhrenhof und der Gärtnerei Birkenhof. Nachmittags auf dem Platz vor dem Café Worpswede, Volkstänze und Singen. Danach Professor Dr. H.C. Fritz Mackensen, Begründer der Worpsweder Künstlerkolonie, führt durch die Landschaft. Sammelpunkt Hindenburgallee. Dieses Festprogramm aus dem Jahre 1936 gibt einen Eindruck davon, wie die kunstsinnigen Veranstaltungen in Worpswede während des Dritten Reichs aussahen. Doch die braune Tünche war nur dünn. Die NSDAP verfügte lediglich über einen sogenannten Stützpunkt Worpswede. Der Maler und Heimatdichter Karl Emil Opoff und eben Fritz Mackensen waren die einzigen namhaften Worpsweder, die sich für diverse Kraft durch Freude, Kunstabende und NS-Veranstaltungen zur Verfügung stellten. Den meisten Worpswedern galt das entlegene Dorf als willkommener Rückzugsort, in dem man das tausendjährige Reich möglichst ungestört überstehen wollte. Vor den zerlumpten Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern, die, halb verhungert und von ihren Wächtern verprügelt, am Weiherberg Sand schürfen mussten, verschlossen Künstler und Bauern hartnäckig Augen und Ohren. Politischen Widerstand gab es in Worpswede praktisch nicht. Man arrangierte sich. Und zu denen, die nicht auffallen wollten, gehörten auch so prominente Worpsweder wie Martha Vogeler oder solche Künstler der zweiten Worpsweder-Generation wie Tetius Tügel oder Udo Peters und Schriftsteller wie Manfred Hausmann oder Wilhelm Schachelmann. Worpswede erstarrte in einer Art kulturellen Winterschlafs. Die Stunde Null und die Nachkriegsjahre sehen Worpswede nicht nur in einer künstlerischen, sondern in einer ganz handfesten materiellen Krise. Auch in das einst so stille Dorf am Moor ziehen die amerikanischen Besatzungstruppen ein. Sie okkupieren Höttgers Café Worpswede als Offizierscasino. Flüchtlinge und Einquartierungen kommen. Die Einwohnerzahl verdoppelt sich. Die altgewachsene Intimität geht zusehends verloren. Worpswede ändert nun auch äußerlich immer schneller sein Gesicht. 1949 begeht das Dorf zum ersten Mal einen Gedenktag in eigener Sache. Man erinnert sich auf einer sogenannten Worpsweder Kunstwoche an die Entdeckung Worpswedes vor damals 60 Jahren. Der Rückblick in die Kaiserzeit enthebt auch die Worpsweder einer Sichtung der jüngsten Vergangenheit. Der Schriftsteller Wilhelm Schachelmann findet im Blick auf die Wohn- und Arbeitsqualität des Dorfes zwischen Geest, Moor und Heide beinahe schon nostalgische Worte. Das hat seine Ursache in der eigenartigen und so außerordentlich charakteristischen Landschaft, in die Worpswede eingebettet ist. Stoßen doch bei uns eigentlich drei verschiedene Landschaften zusammen. Die Geestlandschaft des Weiherbergs und seiner nächsten Umgebung, die Landschaft, die durch das Flusstal der Hamme gebildet wird, und drittens die weite Landschaft des Teufelsmoores. Alle drei sind ja aus den Bildern der Worpsweder Maler bekannt. Zu allem aber kommt die eigentümliche Atmosphäre Worpswedes. Das Wort diesmal in seiner geistigen Bedeutung genommen. Man kann in Worpswede nun einmal gut arbeiten, wenn ich es so schlicht ausdrücken darf. Und mache es sich dabei um malerische oder dichterische Aufgaben handeln. Und diese Atmosphäre war es, meine ich, die neben den Malern schon in alter Zeit Dichter von Ruf und Ansehen nach Worpswede gezogen hat. Ich brauche da nur an Rilke und Karl Hauptmann zu erinnern, die ein Stück ihrer Entwicklung Worpswede zu danken gehabt haben und in seiner Landschaft Ruhe, Sammlung, Vertiefung und auch Freundschaft gefunden haben. Was so häufig vergessen oder nicht genügend berücksichtigt oder auch nicht gesehen wird, ist, dass es ein lebendiger Organismus ist. Ein Organismus also mit all den Wandlungen, die dazugehören, dem Auf und Ab, wie es in jedem wirklich Lebendigen zu beobachten ist. Auf Zeiten der Verhaltenheit und des scheinbaren Stillstandes können morgen neue Antriebe und Leistungen folgen. Man soll da nicht prophezeien und man kann es auch nicht. Daneben stellt es aber für den jungen Künstler einen Ort der Schulung, des Atemholens, und, wie soll ich sagen, auch der Besinnung auf neue Aufgaben und Ziele dar. Aber die Krise Worpswedes nimmt ihren Lauf. Der Dichter Manfred Hausmann, in jenen Jahren ohnehin als Feuilletonchef einer Bremer Tageszeitung nur noch zeitweise in Worpswede, Hausmann verlässt Anfang der 50er Jahre die alte Künstlerkolonie nicht ohne Verbitterung. Ein Grund für mein Weggehen von Worpswede ist, dass Worpswede sich doch mehr und mehr abgekapselt hat. Es ist eben auch ein Dornröschen, geistig gesehen, ein Dornröschendorf geworden. Das, was einmal wichtig war, als die ersten herkamen nach Worpswede, nämlich das sich absondern von der Welt, in die Stille sich zurückziehen, um sich selbst zu finden, um eine neue Art der malerischen Wiedergabe der Landschaft zu finden. Das hat damals seinen Sinn und gehabt und seine wundervollen Folgen gezeitigt. Aber heute leidet Worpswede eigentlich an seiner eigenen Vergangenheit. Es hat auch eine Zeit lang mal, und zwar in der ersten Zeit, als ich da war, gegen dies Abgeschlossensein angekämpft. Alle möglichen Bestrebungen gingen dahin, wieder Zugang zu dem Leben und zu dem großen Strom der Welt zu bekommen. Aber das ist nicht recht gelungen und konnte vielleicht auch nicht gelingen. Und jetzt ist die Stille und die Abgekapseltheit in Worpswede, wenn ich ein ganz bitteres Wort sagen darf, hat etwas von einer Sterilität bekommen, von einer künstlerischen Unfruchtbarkeit. Und damit ist eigentlich schon alles gesagt. Es ist kein Leben mehr da. Es ist ein sich drehen im Kreise. Manfred Hausmann bleibt nicht der Einzige, der Worpswede den Rücken wendet. Immer deutlicher wird nun auch die negative Dialektik des Weltdorfs spürbar. Worpswede lebt längst von der Substanz. Niemand kann diesen Auszehrungsprozess besser verfolgen und beschreiben als ein alteingesessener Bewohner des Kunstdorfes. Einer, der nicht unwesentlich dazu beigetragen hat, dass die Erinnerung an die Ursprünge der Künstlerkolonie wachgehalten und gleichzeitig eine authentische künstlerische Gegenwart gepflegt wird. Der Leiter der Worpsweder Kunsthalle, Friedrich Netzel. Schon sein Großvater verkaufte Papier und Farben an die alten Worpsweder. Sein Vater gründete dann die Galerie im Herzen des Ortes und legte auch den Grundstein für die beträchtliche Sammlung der Worpsweder Kunsthalle. Friedrich Netzel ist besorgt über den Zustand Worpswedes und er befürchtet den zunehmenden Verlust der Identität des Ortes. Aus meiner Erinnerung meine ich, dass die Zeit der 50er, 60er Jahre noch eine Zeit war, wo man sich kannte, wo Intimität im besten Sinne da war, wo es hier zum Beispiel Gaststätten gab, wo man sich traf, Künstler, Bauern, Handwerker, wo ein gemeinsames Gespräch da war. Das ist auseinandergefallen. Und ich glaube, es wird immer rasanter werden. Dieser Prozess verlangsamt sich nicht, sondern dreht sich ins Gegenteil. Sicherlich gibt es Anlass hier für viele Künstler darüber nachzudenken, ob sie in Worpswede bleiben oder ob sie überhaupt nach Worpswede kommen. Also es könnte die Gefahr jetzt heraufbeschworen werden, dass Worpswede sozusagen an Auszehrung leidet. Dass es nicht mehr der Ort ist, wo man sich niederlässt. Man, damit meine ich für Worpswede, Künstler von Qualität. Immer disparatere Kulturfarben bevölkern nun nach dem Krieg das Dorf. Nicht nur neue, junge Künstler entdecken Worpswede, sondern auch Kunsthandwerker und Vermittler kommen, neugierig durch den längst legendären Ruf, den der Ort genießt. Und sie bleiben in Worpswede, weil es noch immer schön dort ist. Die sogenannte dritte Worpsweder Künstlergeneration hat sich eingestellt. Eine Generation freilich, die eigentlich eher zufällig hierher kommt oder weil Worpswede trotz des zunehmenden Tourismus ein angenehmer Wohn- und Arbeitsort für Künstler geblieben ist. Viele Nachahmer und Konjunkturritter aller Worpswede sind dabei, aber auch ernstzunehmende Künstler. Die Themen, mit denen diese sich befassen, stammen kaum mehr aus der Landschaft Worpswedes. Da ist zum Beispiel der Maler Alfred Lichtenfort, der nach dem Krieg aus Bremen ins Dorf gekommen ist. Aber ihn interessiert das Pathos des Wiederaufbaus, die neue Stadt. Aus seinen späten Erinnerungen schimmert der typische Optimismus jener Zeit deutlich hervor. Es wurde uns ja auch nahegelegt, möglichst ein wiedererstandenes Bremen zu malen, kein zerstörtes. Das hatten sich einige Maler zur Aufgabe gemacht, das zerstörte Bremen zu malen. Ich war aber begeistert von dem Wiederaufbau, von der plötzlichen neuen Gestaltung. Da wurde neu gebaut, da wurde aufgeräumt, da wurde nicht mehr von Krieg geredet, sondern da wurden Bilder gemalt. Ganz egal, was man machen wollte. Ich habe zum Beispiel die Kaisenbrücke gemalt und das, was mich interessierte. Dieses zerstörte Bremen, das lag hinter mir. Es war auch malerisch nicht so ergiebig. Es waren der Reiz der neuen Gestaltung, dieses neuen Anfangs. Das hat mich hingerissen, so Straßen und Häuser und Menschen zu malen, die da in dieser wieder aufgebauten Umgebung darzustellen waren. Mit dem Aufräum- und Aufbauoptimismus des Wirtschaftswunders beginnt auch die galoppierende Zersiedelung Worpswedes und die zunehmend bedrohliche Naturzerstörung ringsum in einem vorher nicht gekannten Ausmaß. Die Verstädterung des Weltdorfes beginnt, spürbar gerade für die Worpsweder, die sich an andere, bessere Zeiten erinnern können. Friedrich Netzel, der Leiter der Worpsweder Kunsthalle, gehört zu den aktivsten unter ihnen. Er ist es, der den in der Nazizeit aufgelösten Worpsweder Verschönerungsverein in den 50er Jahren wiederbelebt. Für den neuen Heimatverein, den Worpsweder Freundeskreis, gibt es viel zu tun. Damals drohte die Sandentnahme hier auf dem Weiherberg. Die gesamte Kuppe des Weiherberges sollte abgegraben werden. Ich war damals noch Student, als das Problem hier anstand, und bin dann durch andere, die sich für dieses Thema interessierten und für die Erhaltung des Weiherberges einsetzten, eigentlich zum Landschaftsschutz, wenn ich so sagen darf, gekommen. Ich habe mich dann sehr engagiert. Und wir haben dann auch mit Hilfe Bremens vor allen Dingen verhindert, dass diese Kuppe abgebaut werden soll. Es sollen hier drei riesige Sportplätze entstehen, ein Drive-In-Kino auf dem Weiherberg. Das waren konkrete Pläne. Es ist nicht so, dass das also eine Spinnerei war. Sie sehen ja immer noch ein relativ großes Loch dort auf dem Berg. Also einiges an Sand ist schon entnommen worden für ein hier bestehendes Harz-Sandsteinwerk. Diese Sandentnahme haben wir verhindern können, nicht zuletzt mit der ersten Tombola, die in Bremen stattfand. Bremen hilft Worpswede. Das Geld haben wir benutzt, um Ländereien aufzukaufen und somit einen Riegel vorschieben zu können. Aber damit war natürlich die Problematik um Worpswede nicht beendet. Damals, nach der Währungsreform, in den Aufbaujahren, Wirtschaftswunder, da ging es nicht um Natur, da ging es um Wirtschaft, um Wiederaufbau. Und Landschaftsschutz hat einen sehr, sehr kleinen Stellenwert. Im Gegenteil, Leute, die sich dafür einsetzen, waren Spinner, waren Linke, waren Kommunisten, die anderen Leuten in ihre Eigentumsverfügung hineinreden wollten. Es ist also eine Vielzahl von Dingen damals verhindert worden durch unseren Verein, von Baumfällungen bis hin zu spektakulären Dingen. Eines der wichtigsten war sicherlich die Verhinderung des Bombenabwurfplatzes hier im Teufelsmoor. 1971 stand das an. Wir haben damals ohne Vorbild eigentlich die erste große Bürgerinitiative gebildet. Innerhalb von 6 Wochen haben wir weit über 100.000 Unterschriften bekommen. Demonstrationen veranstaltet, große Plakatierung. Die Presse stand ganz auf unserer Seite. Wir haben binnen 14 Tagen Anfragen im Bundestag durchgedrückt und ähnliches mehr. Jedenfalls wurde diese Sache gekippt. Es gab keinen Bombenabwehrplatz im Teufelsmoor. Helmut Schmidt, damals Bundesverteidigungsminister, hat dann auch diesen Plan fallen lassen. Nicht zuletzt vielleicht auch, weil er mit dieser Gegend, mit dieser Landschaft, mit Worpswede und Fischerhude natürlich auch vertraut war. Dann 2 Jahre später, große Planung der Landesregierung in Niedersachsen. Hier in der Hammeljung zwischen Geest und Worpswede, in dieser noch unberührten Landschaft, dieser unverbauten Landschaft, einen großen Freizeitpark einzurichten mit See, mit Segelregatta-Strecken, mit Freizeitwohnungen, mit geplanten 40.000 Wochenendbesuchern in diesem Gebiet, mit Erschließungsstraßen und ähnlichem mehr. Alle Instanzen, Landkreis, Land, die beiden großen Parteien, SPD und CDU, standen voll hinter diesem Programm. Es wurde begründet mit der landwirtschaftlichen Situation, Freisetzung der Bauern, die wiederum Beschäftigung finden müssten und könnten in diesem Freizeitpark. Wir haben gesagt, also was denn, als Papieraufsammler vielleicht? Oder eben solch eine Sache wie der Bau einer Durchgangsstraße durch Worpswede in den 70er Jahren, aber ist gar nicht lange her. Damals sollten also sämtliche Linden, 100 an der Zahl, 100 Jahre alt fast, gefällt werden, um hier eine Normbreite durchzusetzen, Normbreite für die Durchgangsstraße. Das ist auch nur verhindert worden durch das Engagement von Bürgern, die sich vor die Bäume gestellt haben und somit das Fällen verhindert haben. Und wir haben dann in vielen Gesprächen und mit Druck es durchgesetzt, dass man hier von der Normenbreite abwich und eine schmalere Straße gebaut hat. Alle sind heute froh, kein Mensch versteht mehr heute, dass man den Weiherberg abgraben könnte. Aber damals war das eine Selbstverständlichkeit. Alle Parteien haben dem damals zugestimmt. Raubbau mit der Substanz des Ortes und Fantasielosigkeit, plattes Fortschrittspathos und hemmungslose Touristikwerbung haben die ehemalige Künstlerkolonie sich selbst immer unähnlicher gemacht. Was bis heute blieb, das ist die Nähe zum noch immer an vielen Stellen verschwiegen romantischen Teufelsmoor und die Nachbarschaft zur Großstadt Bremen. Solche Vorteile zogen und ziehen bis heute, neben Firmenbossen und Managern, auch noch Künstler nach Worpswede. Friedrich Mexeper zum Beispiel, ein seit Jahren international bekannter Maler und Radiergrafiker, verbrachte fast 3 Nachkriegsjahrzehnte zurückgezogen in seiner Worpsweder Werkstatt. Seit einem Jahr wohnt er nun wieder da, wo er eigentlich schon immer hin wollte, in der lauten und engen Großstadt Berlin. Verschiedene Gründe bewogen ihn zum Weggang. Ich habe mein ganzes Worpsweder Leben lang ja also ständig mit Inbrunst lamentiert über Worpswede. Nun habe ich aber nicht nur mit Worpswede irgendwie nichts Großes am Hut, sondern auch das ganze Niedersachsen habe ich ja nie gemocht. Ich mochte also weder diesen niedersächsischen roten Backsteinbaustil noch weder das niedersächsische Brot noch die niedersächsische Wurst. Das ist eigentlich die ganze Gegend ist für mich genau das, was ich nie mochte und nie mögen werde. Das Worpswede hat natürlich noch so ein paar Feinheiten für mich, wo ich noch speziell drüber, wenn ich mal überhaupt Lust habe, zu lamentieren. Und ich habe es ja vorher auch gar nicht so gewusst, was da nur alles war und auch zu der Zeit an Gegenwärtigem war. Das war so und ich habe mich da auch eigentlich nie irgendwo mit verbinden können, auch mit, dass es innerhalb der Kunstgeschichte eine Vergangenheit hatte oder noch was damals, also ich erinnere mich, zu der Zeit gab es hier eine sogenannte junge Gruppe die auch immer wieder Ausstellungen machten, aber die haben also absolut sich geweigert, mit mir zusammen auszustellen, weil sie waren die Gegenstandslosen, ich war der Gegenständliche. Und für die war das also inakzeptabel, mit so jemand zusammen auszustellen. Mich hat es auch nie interessiert, nur es gab natürlich in dieser Art nicht Probleme, aber eben doch so Widersprüchliches. Ein anderer, weit über die Grenzen des Dorfes hinaus bekannter Künstler, wohnt seit wenigen Jahren erst am Weiherberg, der figürliche Bildhauer Waldemar Otto. Er lehrt an der Bremer Hochschule für Kunst und Musik, sein Wohnhaus und Atelier aber hat er in Worpswede. Dabei nimmt er das für Künstler mittlerweile eher negative Etikett Worpswede zähneknirschend in Kauf. Das Dorf braucht er nicht für seinen Briefkopf, sondern für seine ungestörte Arbeit. Nicht, weil Worpswede ein angebliches Künstlerdorf ist oder ein tatsächliches. Ich bin nicht hergekommen, weil ich die Landschaft für so exzeptionell schön halte. Ich glaube, es gibt in der Bremer Gegend schönere Landschaften. Ich bin nicht hergekommen, weil es hier etwa Galerien gibt. Von Ferne hat man heute ja fast einen üblen Geschmack im Munde, wenn man an Worpswede denkt. Ich jedenfalls hatte ihn. Also wenn man das bezieht auf das, was jetzt hier lebt an Pseudokunstkultur. Es ist ja fast für mich rufschädigend, wenn ich sage, ich wohne in Worpswede. Ich versuche das überhaupt zu verheimlichen. Ich sage, ich wirke in Bremen oder irgend so etwas Schreckliches, nur um nicht sagen zu müssen, dass ich in Worpswede wohne. Denn die Leute verziehen die Gesichter. Hat Worpswede als Künstlerkolonie abgewirtschaftet? Ist das alte Dorf am Moor als authentischer Platz noch zu retten? Die Statistik sieht optimistisch aus. Zum 100-jährigen Jubiläum als Künstlerdorf hat die Gemeindeverwaltung verlautbart, dass Worpswede so lebendig sei wie nur je. Man verweist stolz auf die alljährlich neu mit jungen Künstlerstipendiaten gefüllten Atelierhäuser, auf das Florieren des Kunsthandels und die Zahl der Galerien am Ort. So wurde Worpswede im Laufe der Jahre nicht nur ein Museum seiner selbst. Als Künstlerkolonie ohne Anführungszeichen gilt Worpswede nach purer Statistik heute mehr denn je. Etwa 150 Maler, Bildhauer, Glasbläser, Töpfer, Goldschmiede, Weber, Musiker, Schriftsteller, Dichter, Schauspieler und Lebenskünstler leben heute in Worpswede. Vor 100 Jahren machten 5 Maler und eine Malerin Worpswede in einem unwiederholbaren kunsthistorischen Augenblick zum Weltdorf. Ob es heute 150 Künstlern und Lebenskünstlern am gleichen Ort gelingt, den längst beschädigten Mythos Worpswede am Leben zu halten, darf bezweifelt werden. Friedrich Netzel, der als Leiter eines der attraktivsten Ziele vieler Worpswede-Pilger der Kunsthalle eigentlich von Amts wegen Optimismus verbreiten müsste, Friedrich Netzel zieht ein skeptisches Fazit zum 100. Geburtstag der Künstlerkolonie. Diese 100 Jahre sind nicht nur ein Grund zum Feiern, meine ich, sondern sind vor allen Dingen Grund zum Nachdenken. Oder sollten Grund zum Nachdenken sein. Hier wird sich natürlich jetzt die Problematik ballen in diesem Jahr. Wenn ich nur Stichwort Tourismus nehme, Besucherzahlen, Parkprobleme, Verkehrsprobleme und damit Verlust der Identität, überhaupt sehe ich das auch, zumindest in diesem Jahr teilweise. Aber es heißt nachzudenken, was soll aus Worpswede werden und wie kann man es überhaupt beeinflussen. Wenn man sozusagen ein Fazit zieht, ein Resümee zieht, würde ich sagen, Worpswede hat immer noch eine Chance, aber nur dann, wenn alle, die davon leben, davon zehren, nicht Worpswede verbrauchen sich, sondern sich ihrer Verantwortung, diesem Kleinod, diesem Kapital, bewusst sind. Dann hätte es noch eine Chance. Sonst besteht die Gefahr, dass es zu einem reinen Touristenort wird, ohne Künstler. Nicht mehr Künstlerdorf ist, sondern vielleicht nur noch Museumsdorf ist. Sie hörten 100 Jahre Künstlerkolonie Worpswede. Ein Mythos wird besichtigt. Von Rainer Bertolt Schossig. Außerdem Autor sprachen Barbara Bayer und Horst Breiter. Die Redaktion hatte Stefan Lohr. NDR 3 Nachrichten. 17 Uhr. Peking. In China ist es heute wieder zu Massendemonstrationen gekommen. In der Hauptstadt Peking verlangen mehrere hunderttausend Menschen einen politischen Wandel und mehr demokratische Rechte. Die Polizei, die den Platz des Himmlischen Friedens zuvor abgesperrt hatte, zog sich zurück. Die Kundgebung verlief friedlich. Ungeachtet staatlicher Verbote gingen auch in der Hafenstadt Shanghai sowie in vier weiteren chinesischen Städten Studenten auf die Straße. Die Hochschüler verlangten ein Ende der Korruption unter den Funktionären und eine freiere Berichterstattung in der Presse. Karlsruhe. Der Sprecher von Generalbundesanwalt Rebmann, Alexander Prechtl, ist mit sofortiger Wirkung seines Amtes enthoben worden. Prechtl bestätigte heute eine entsprechende Meldung der Illustrierten Bunte. Zu den Hintergründen wollte er nichts sagen. Die Bunte berichtete, Prechtl habe auf Drängen von Staatssekretär Kinkel aus dem Bundesjustizministerium gehen müssen. Kinkel, der sich um eine Vermittlung im Hungerstreik der RAF-Terroristen bemüht, soll nach Informationen aus Sicherheitskreisen verärgert über die Öffentlichkeitsarbeit der Bundesanwaltschaft zu diesem Thema sein. Der Staatssekretär werfe Prechtl vor, ein der Behörde auferlegtes Äußerungsverbot zum Hungerstreik missachtet zu haben. Die bayerischen Justizbehörden haben die RAF-Terroristin Brigitte Mohnhaupt nach 7 Wochen Hungerstreik aus der schwäbischen Haftanstalt Eichach auf eine Krankenstation nach München-Stadelheim verlegt. Dabei handele es sich um eine Vorsichtsmaßnahme ohne konkreten Anlass, sagte ein Justizsprecher. Bonn. Die SPD hat die Regierungskoalition aufgefordert, sich endgültig gegen den Bau der Wiederaufarbeitungsanlage in Wackersdorf zu entscheiden. Außerdem sollte auch auf den schnellen Brüter in Kalka verzichtet werden, weil dieser ohne eine Wiederaufarbeitungstätigkeit